Erster, es war einmal eine Zeit. König Amraphel von Sinear und andere Könige, Arioch, Chedorlaomer und Tidial, begannen einen Krieg. Zweiter, sie kämpften gegen König Bera von Sodom, König Birsa von Gomorra, König Sinab von Adma, König Semeba von Zeboim und den König von Bela, das ist Zoar. Dritter, alle diese Könige trafen sich im Tal von Siddim. Das ist heute das Salzmeer. Vierter, 12 Jahre lang waren sie König Chedorlaomer untertan. Im 13. Jahr wollten sie nicht mehr dienen. Fünfter, im 14. Jahr kam Chedorlaomer mit seinen Königen. Sie besiegten die Rebhaiter in Astaroth-Kanaim, die Susiter in Hem und die Emiter in Kirjatheim. Sechster, sie besiegten auch die Horiter in ihrem Gebirge Seir. Sie gingen bis nach El-Paran, das östlich der Wüste liegt. Siebter, danach kehrten sie um und kamen nach En-Mispat, das ist Kades. Sie besiegten das ganze Land der Amalekiter und auch die Amoriter, die in Hazazon-Tamar lebten. Achter, da zogen der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adma, der König von Zeboim und der König von Bela, Zoar, aus. Sie stellten sich im Tal von Siddim zum Kampf auf. Neunter, sie kämpften gegen Chedorlaomer, den König von Elam, Tidial, den König der Heiden, Amraphel, den König von Sinear, und Arioch, den König von Elazar. Es waren 4 Könige gegen 5 Könige. Zehnter, im Tal von Siddim gab es viele Gruben mit Erdharz. Die Könige von Sodom und Gomorra flohen. Sie fielen in diese Gruben. Die anderen flohen auf die Berge. Elfter, die 4 Könige nahmen alle Sachen von Sodom und Gomorra mit. Sie nahmen auch alles Essen mit und gingen weg. Zwölfter, sie nahmen auch Lot mit. Lot war der Neffe von Abram und wohnte in Sodom. Sie nahmen auch Lots Sachen mit und gingen weg. Dreizehnter, ein Mann, der entkommen war, erzählte es Abram. Abram war ein Hebräer. Er wohnte bei den Bäumen von Mamre, einem Amoriter. Mamre war der Bruder von Eschkol und Ana. Diese Männer waren Freunde von Abram. 14. Abram hörte, dass sein Verwandter Lot gefangen war. Er rief seine 318 Männer zusammen. Diese Männer waren in seinem Haus geboren. Er jagte die Feinde bis nach den 15. Er teilte seine Männer in Gruppen. In der Nacht überfiel er die Feinde. Er besiegte sie und jagte sie bis nach Hoba, das nördlich von Damaskus liegt. 16. Abram brachte alle Sachen zurück. Er brachte auch Lot, seinen Verwandten, und dessen Sachen zurück. Auch die Frauen und das Volk brachte er zurück. 17. Abram hatte Chedorlaomer und die anderen Könige besiegt. Als er nach Hause kam, traf er den König von Sodom. Sie trafen sich im Tal Seif, das ist das Königstal. 18. Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein. Er war ein Priester des höchsten Gottes. 19. Er segnete Abram und sagte, Abram soll gesegnet sein vom höchsten Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. 20. Gelobt sei der höchste Gott, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Abram gab ihm ein Zehntel von allem, was er hatte. 21. Der König von Sodom sagte zu Abram, gib mir die Menschen zurück. Die Sachen kannst du behalten. 22. Abram sagte zum König von Sodom, ich schwöre bei Jahwe, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, 23. Ich nehme nichts von dir. Nicht einen Faden, nicht einen Schuhriemen. Nichts von dem, was dir gehört. Damit du nicht sagen kannst, ich habe Abram reich gemacht. 24. Ich will nichts für mich. Nur was meine Knechte gegessen haben. Und die Männer, die mit mir waren, Ana, Eschkol und Mamre, sollen ihren Anteil bekommen.